Hallo, meine Magic Man, hier ist ja wieder euer Coach Magic. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ja, heute kommt das Video ein bisschen später. Ich hatte gerade noch hier einen Freund zu Besuch, der arbeitet hier gerade bei uns in der Nähe, der war auf Montage und dann haben wir da gesessen, uns ein bisschen festgeschnackt und ihr wisst ja, wie es ist, die Zeit, die fliegt und jetzt ist es schon 5 vor, also 18:55 Uhr jetzt gerade, wo ich anfange und ja. So ist das. Ich war auch heute den ganzen Tag unterwegs, hatte so viele geschäftliche Termine. Im Gym war ich heute gar nicht. Ich habe gedacht, machen wir einen entspannten Rest-Day. Und morgen geht es dann einfach morgen früh mit Beine wieder weiter. Und dann hoffe ich auch, dass es ein bisschen kühler ist. Also heute ist auch schön, es regnet den ganzen Tag. Also das ist nicht so schön, aber dass die Luft ein bisschen frischer und dass es hier einfach ein bisschen kühler ist, ist also wirklich eine echte Erlösung. Ich hoffe, bei euch kühlt es auch ein bisschen ab, weil auf diese über 30 Grad kann ich wirklich gerade überhaupt nicht mehr. Also mir reichen auch 25, blauer Himmel, schön luftig, luftig warm, nenne ich das einfach mal. Ja, Männer, danke erstmal nochmal für die Resonanz auf das gestrige Video mit den Red Flags. Fand ich wirklich eindrucksvoll. Also auch die vielen Kommentare und was ihr dazu geschrieben habt und auch eure Erfahrungen, die ihr mit mir geteilt habt. Und ja, kann ich euch nur beipflichten, es ist so. Und wenn man diese Red Flags also sichten kann, dann bleibt nicht mehr viel übrig. Und das ist dann aber auch einfach. Das ist jetzt nicht irgendwie, dass es dann einem irgendwie Schwierigkeiten bereitet, dann von diesen Frauen Abstand zu nehmen. Das gibt einem einfach Klarheit im Kopf, seinen eigenen Weg zu gehen, weil man sagt, okay, rote Flagge, fünffach rote Flagge, zwölffach rote Flagge bei einer jungen Frau, weiter geht's. Das kann am Ende nur für mich den Schredder bedeuten und dem Schredder möchte ich mich nicht nähern. Und deswegen ist es so wichtig, das zu sichten. Der eine oder andere hat geschrieben, wenn man seinen eigenen Weg geht, spielt es doch eigentlich keine Rolle mehr. Ja, hat man sogar recht, wenn man jetzt seinen eigenen Weg geht, spielt es keine Rolle mehr. Aber wir Männer sind von unserer Biologie natürlich immer wieder neu angetan vom Weibchen. Müssen wir uns nichts vormachen. Und deswegen ist es umso wichtig, da wirklich fokussiert bleiben zu können. Für mich zum Beispiel diese roten Flaggen sichten zu können. Weil immer, wenn ich sie sehe, oh Gott, bin ich wieder kalt. Sofort, geht ganz schnell. Ist eine tolle Sache. Deswegen ist das so interessant. Ja, Männer, Thema des heutigen Videos soll sein, Frauen lügen ständig. Immer. Häufig bei Gelegenheiten, wo man nicht mal lügen müsste. Und da will ich mal mit ein paar milden Beispielen einsteigen. Es ist ja so, dass Frauen, also nach meinen Beobachtungen, warum lügen sie? Weil sie konfliktscheu sind, weil sie nicht in der Lage sind, sich der Situation zu stellen, so wie sie sich in der Realität darstellt. Deswegen, weil sie diesen Konflikt und dieses reale Gespräch scheuen, bauen sie eine Parallelwelt. Ich möchte mal mit einem milden Beispiel einsteigen. Es war beispielsweise so, dass meine Ex irgendwann mal hier war, wegen irgendwas hatten wir noch zu klären, irgendwas, wo wir uns entwickeln mussten aus unseren Verwicklungen. Und da war es so, dass sie noch ein Pferd bei sich stehen hatte, das von ihrer Besitzerin verlassen wurde. Also die hatte psychische Probleme, die ist dann einfach gegangen, das Pferd ist da geblieben. Das ist erstmal schon mal absolut keine feine Art, sein Tier einfach so im Stich zu lassen und es dann zusätzlich noch den anderen zu überlassen. Es war jetzt auch noch ein älteres Pferd im Alter von 35 Jahren. Das kann man nicht mehr an irgendwen vermitteln. Das ist auch klar, das verbringt jetzt den Herbst oder den Winter seines Lebens dann da, wo es ist. Und man möchte diesem Tier ja auch nichts mehr zumuten. Also das Tier kann nichts dafür. Trotzdem war es so, dass diese Frau, also wie gesagt, ihr Pferd einfach verlassen hat. Eiskalt. Und das damit argumentiert hat, dass sie jetzt einfach mit sich ins Reine kommen muss. Und so hat sich das dann erledigt gehabt. Jetzt war es so, dass meine Ex dann hier saß und fragte mich, möchtest du, wie gesagt, die Situation ist so, du kennst sie, möchtest du das Tier mit unterstützen? Und da sagte ich, ja, warum nicht? Also Geld ist ja auch nur eine Form von Energie. Ich weiß, wir sollen den Frauen kein Geld geben, gar keine Frage, aber es ging jetzt wirklich um das Tier. Ich habe es ihr geglaubt, dass Geld benötigt wird, um dieses Tier zu unterstützen. Und da ich damals mal ein Auto hatte, das ich auf sie zugelassen hatte und das ich dann verkauft habe, kam von der Versicherung noch ein Verrechnungscheck auf ihren Namen lautend über eine Summe von 67 Euro und ein paar Cent. Also nicht viel Geld. Aber es sind 67 Euro und 67 Euro sind 67 Euro, brauche ich keinem erklären, das ist auch schon ein Tank fast voll bei einem Diesel oder sowas. Hat also einen gewissen Wert. Und warum soll man das einfach verfallen lassen? Und dann habe ich ihr diesen Verrechnungscheck gegeben, habe gesagt, läuft eh auf deinen Namen, sage ich, löse ihn ein auf dein Konto und dann soll das mein Beitrag sein für dieses Pferd, macht was draus. So, irgendwann nach 3, 4 Wochen fiel mir das wieder ein und ich hatte sie gefragt irgendwann mal, als ich die Hunde geholt habe, und hast du den Scheck schon eingelöst? Nee, noch nicht. Ich sage, hä, wieso noch nicht? Ja, bin ich noch nicht zugekommen. Ich muss nur zur Bank fahren, den auf den Tresen legen, die verrechnen auf dein Konto, ist die Kohle drauf. Sag ich nicht, dass der am Ende noch verfällt oder der verfällt ja nicht oder ich muss nochmal bei der Versicherung neu. Nicht, dass der Scheck eine Gültigkeit hat und ich muss die Versicherung wieder nochmal neu kontaktieren, Versicherungsnummer raussuchen und so weiter. Oder ich vergesse es selber und es wäre ja schade, wenn diese 67 Euro einfach in Vergessenheit geraten. Das ist ja Es ist ja mein Geld, das habe ich ja mal bezahlt im Voraus und jetzt kommt es halt zurück auf diesem Weg. Ja, mache ich nächste Woche. Okay, ich sie 2 Wochen später wieder gefragt. Und, hast du den Scheck inzwischen eingelöst? Nö, bin noch nicht zugekommen. Ich sage, ja, aber wieso? Du sagtest doch zu mir, du brauchst Geld für das Pferd. Ja, bin ich noch nicht zugekommen. Jetzt nerv mich nicht damit, sagt sie. Ich sage, okay, sag ich, dann löse sie nochmal ein, aus den von mir gerade genannten Gründen, dass er möglicherweise verfällt und nicht, dass es mehr Arbeit macht. Also einfach bei der Bank vorbeifahren, hinlegen, Geld übertragen. Ja, mache ich nächste Woche, mache ich gleich Montag. Gut, so ging das dann immer weiter. Es ging noch 5, 6, 7 Nachfragen nach. Nee, habe ich noch nicht, bin ich noch nicht zugekommen. Jetzt reicht es mir mit dir, sag ich, fahr da hin, löse diesen Check ein. Irgendwann habe ich sie dann nochmal gefragt, und, hast du eingelöst? Ja, habe ich. Oh ja, cool, sage ich. So, dann war ich irgendwann die Hunde holen. Sie war nicht da, sie hatte mir den Schlüssel unten hingelegt, damit ich die Hunde rauslassen kann. Dann habe ich oben noch einen Kaffee getrunken. Und was sehe ich da liegen auf dem Tresen? Den Verrechnungscheck. Mir eiskalt angelogen. Einfach mir ins Gesicht gelogen und mir gesagt, nö. Also mir gesagt, dass sie ihn eingelöst hat, hat ihn nicht eingelöst. Daraufhin habe ich sie dann damit konfrontiert. Ja, sagt sie, habe ich halt noch nicht gemacht. Was willst du jetzt von mir? Ich sage, ja, du hast mich belogen, sage ich. Du lügst mir eiskalt ins Gesicht, dass du sagst etwas, was bewiesenermaßen nicht stimmt. Ja, aber darüber will ich jetzt nicht mit dir reden. Das ist ihre Antwort. Sie ist der Lüge überführt, will aber nicht mit mir darüber reden. Ist für sie auch völlig normal, dass man das einfach so macht. Und ja, sage ich, okay, sage ich, aber jetzt löst du mal den Check ein. Habe ich sie wieder gefragt, hast du den Check eingelöst? Nö, habe ich nicht. Aber frag mich jetzt auch nicht mehr und so. Okay, für uns Männer nicht nachzuvollziehen. Also völlige Verständnislosigkeit habe ich dafür. Jetzt kommt aber der Hammer. Da sind wir irgendwann, wie gesagt, hinter dem Haus, was wir mal gemeinsam hatten, ist eine Menge Platz, also 60.000 Quadratmeter mit Wiesen und so weiter. Und da sind wir mal zusammen mit den Hunden einfach nach hinten gegangen, weil ich glaube, ich habe Kimber wiedergebracht und bei der Gelegenheit war die Mittagsrunde fällig und dann sind wir mit beiden Hunden, wir haben ja noch einen kleinen Aussie, und dann sind wir mit beiden Hunden nach hinten gegangen und dann sind wir bei dem Pferd vorbeigegangen am Stall und dann fragt sie mich, und jetzt müsst ihr diesen Wahnsinn mal verstehen, das schlägt dem fast den Boden aus, dann fragt sie mich tatsächlich, während wir auf Höhe des Pferdes sind, ob ich nicht Geld dazugeben möchte für das Pferd. Ich sage, bist du noch bei Sinn, sage ich zu ihr. Ich habe dir Geld für das Pferd gegeben, das liegt da oben. Da erzählst du mir seit Wochen, du löst es nicht ein, dann erzählst du mir, du hast es eingelöst, dann hast du es doch nicht eingelöst, dann hast du es wieder nicht geschafft, sage ich. Und du hast die Frechheit, mich jetzt zu fragen nach Geld für das Pferd, obwohl ich dir Geld für das Pferd gegeben habe, das du nicht eingelöst hast, das du also offenkundig gar nicht benötigst. Und dann hat sie selber gemerkt, okay, das war jetzt ein bisschen too much, das ausufernden Wahnsinns, der in ihr zwischen ihren Ohren Ping-Pong spielt. Aber das ist nur mal ein mildes Beispiel für, mir fehlen die Worte, also sie hat gelogen. So, dann noch ein anderes Beispiel, da ging es darum, dass ich den Hund abholen sollte, weil sie eine Besichtigung hat. Angeblich um 12.30 Uhr soll die Besichtigung sein und ich soll den Hund um 11:45 Uhr abholen, weil Kimber ist ja für neue Leute und neue Eindrücke und Thermik um das Haus, das stresst ihn, weil er hat halt einen Hütetrieb und Wachtrieb. Dann bellt er halt, das ist für ihn eine stressige Situation. Und also sollte ich den Hund zu mir nehmen, damit sie in Ruhe die Besichtigung machen kann. Okay, das ist unser Hund, kein Problem, mache ich. So, dann sagt sie zu mir, ja, kannst du ein bisschen früher aus dem Gym kommen, falls die Leute ein bisschen früher kommen. So, okay, ich mich im Gym extra beeilt, bin zu ihr nach hingefahren, oben dann... dann sehe ich oben die Mieterin in der Wohnung, die noch jetzt besichtigt werden soll von den neuen Leuten. Und sage ich, und, sage ich, wie sieht's aus, sage ich, habt ihr ja gleich die Besichtigung. Dann sagt sie zu mir, na, wieso, die war doch schon. Wie bitte, die war schon? Die soll doch erst um 12.30 Uhr sein. Sie hetzt mich aus dem Gym raus, damit ich jetzt schnell komme, um den Hund zu holen, damit diese Argumente. So. Okay, ich war wirklich auf 180, weil ich mich gestresst, alles durchgezogen, und dann habe ich sie noch, während ich mit dem Hund dann erstmal nach hinten gegangen bin, nochmal kurz, habe ich sie auch am Telefon damit konfrontiert. Ich sage, willst du mich eigentlich komplett reinlegen, sage ich, was soll denn das hier werden, sage ich. Dass deine Mieterin zu mir sagt, ja, die Besichtigung war schon. Ja, ich habe ja noch eine Besichtigung, sagt sie dann, aus ihrer teuflischen Lügenmentalität heraus. Ich habe ja noch eine Besichtigung. Ach so, sage ich, und wieso sagt dann die Mieterin nicht zu mir, ja, aber warum sagt die dann nicht zu mir, ja, da kommt gleich noch wer, weiß sie das gar nicht? Ja, das sage ich ihr dann noch. Also da merkt man, diese ganze Geschichte passt hinten und vorne nicht. Wie sage ich, du sagst deiner Mieterin 10 Minuten vor der Besichtigung, dass jetzt noch eine Besichtigung mit Leuten ist, die die Wohnung besichtigen wollen und die dann durch ihre Wohnung durchgehen wollen. Und da habe ich schon wieder gemerkt, alles gelogen. Alles passt vorne und hinten nicht zusammen. Da habe ich sie noch kurz damit konfrontiert, dass ich hier kurz gesagt habe, so okay, sage ich, dann warte ich jetzt hier vorm Haus, sage ich. Und wenn nicht um 12.30 Uhr die von dir angekündigten Interessenten kommen, um die Wohnung zu besichtigen, sage ich, dann knallt es hier richtig. Gut, da habe ich schon gemerkt, da hat sie ganz schön gewackelt in ihrem Konstrukt, das sie da gebaut hat. Ich will aber gar nicht in diese Welt rein. Also das ist einfach unnötig. Es ist einfach unnötig. Ich habe dann den Hund genommen, bin gegangen. Aber davon war nichts wahr. Es war nichts davon wahr, von diesem, so wie sie es aufgebaut hat. So wie sie es aufgebaut hat, stimmte es definitiv nicht. Es war gelogen. So. Noch eine Situation. Das sind nur so kleine Beispiele, aber die zeigen einem einfach mal auf, wo man sich da befindet, also in welcher Welt man sich da wiederfindet ganz plötzlich. Und noch ein Beispiel, da hieß es dann, ich hatte ein Auto da auf dem Hof stehen und sie sagte zu mir, ja, du musst das Auto da wegfahren, ich habe nochmal eine neue Besichtigung dann und dann, ich will den Hof mähen. So, ja, sag ich, okay, wann soll denn das sein? Ja, auf jeden Fall heute noch. Also ich will ja auch nicht, das war ein logisches Argument von ihr, ich will ja auch nicht da mähen, dann fliegen möglicherweise Steine gegen das Auto und so weiter, das wollen wir alles nicht. Okay, logisches Argument, kann ich nachvollziehen. Wenn sie da mähen will, muss ich logischerweise, wenn mein Auto da im Weg steht, es wegfahren. Kein Problem. Also bin ich dahin, fahre das Auto weg und kam dann irgendwann wieder zu den Hunden, warum auch immer. Und sie hat nicht gemäht, wie sie es angekündigt hat. Also sie schickt mich von einem Ende der Stadt durch die ganze Stadt durch und weiß, dass da überall Baustellen sind, dass man dafür eine Ewigkeit braucht, weil sie unbedingt mähen muss. Ich komme, um das Auto wegzufahren, ich komme wieder, sie hat nicht gemäht. Ich sage, wieso hast du denn nicht gemäht, sage ich, was soll denn das, du beschäftigst mich, du schickst mich durch die ganze Weltgeschichte, weil du mähen musst, ja, bin ich heute nicht zugekommen, mache ich aber morgen. Muss ich dann morgen früh machen, war ihre Argumentation. Okay, durch irgendeinen Zufall war ich wieder da, weil ich wieder irgendwas holen, das ist halt diese Verwicklung, man, ich habe es gesehen, so, und sie hat am nächsten Tag wieder nicht gemäht, dann war die Besichtigung in dem Zustand, wie der Rasen halt war, ohne dass sie da irgendwas gemäht hat, aber sie hat mich beschäftigt. Und das Fazit ist, egal was diese Frauen sagen, es stimmt nicht. So wie sie es sagen, stimmt es nicht. So wie sie argumentieren, es stimmt nicht. Auch wenn sie euch erzählt, ich gehe mit meiner Freundin shoppen. Ja, möglicherweise geht sie mit ihrer Freundin zusammen shoppen. Möglicherweise geht sie auch ohne ihre Freundin nicht mal shoppen, sondern besucht einen anderen Mann. Egal wie sie es sagt, es wird nicht stimmen. Auch wenn sie sagt, ja, ich bin noch mein Friseur. Sie kennt ihren Friseur. Und bei uns ist ja immer die Situation, wir sind halt man ist halt darauf angewiesen, dass jemand sich um die Hunde kümmert. Und deswegen beobachte ich natürlich oder beziehungsweise verlasse mich darauf, wenn ich mit ihr Absprachen treffe, wenn sie mir sagt, okay, kannst du das und das jetzt machen? Ich bin dann in 2 Stunden wieder da. So, dann richte ich meinen Tag danach, fahre beispielsweise dahin, gehe mit den Hunden raus. Ich verbringe auch gerne meine Zeit mit den Hunden zum Beispiel. Und dann ist es so, dass ich dann auch extra länger bleibe zum Beispiel und meinen Tag ein bisschen umstrukturiere, weil ich dann noch ein bisschen mit den Hunden hinten spiele, meine Zeit mit denen verbringe und so weiter, um dann extra spät zu fahren, damit die Hunde nur eine kurze Spanne haben und nicht so viel alleine sind. Das ist mir halt so, ich mag ja diese Wesen und das mache ich gerne. So. Weil sie mir gesagt hat, ich bin 2 Stunden wieder da. So, dass ich dann beispielsweise 1,5 Stunden da war, dass die Hunde nur 1/2 Stunde alleine sein müssen zum Beispiel. Weil die sind sehr auf die Menschen fixiert. Ist auch nicht schlimm, wenn sie mal alleine sind, aber ich verlasse mich halt darauf, dass das dann so ist. Und dann erfahre ich ich kenne ja alle Leute da, erfahre ich durch eine andere, so um 17.30 Uhr sage ich, und, ist sie wieder da? Nö, sie ist immer noch nicht wieder da. So, ich bin in 2 Stunden wieder da, sagt sie. Also, egal was sie sagt, es ist definitiv nicht so, wie sie sagt. Das müsst ihr verstehen. Die Frauen sagen etwas und sie sagen es nur, um den leichten Weg zu gehen, um sich irgendwas irgendwie zurechtzubauen. Man muss auch gar nicht verstehen, warum sie das genau tun. Das Einzige, was man verstehen muss, ist, das, was sie sagt, wird zu einem hohen Prozentsatz von Wahrscheinlichkeit nicht so sein, wie sie sagt. So, wenn sie dann sagt, ja, bei meinem Friseur, den kenne ich schon lange, wir haben uns noch festgequatscht. Ich sage, seit wann bist du 7 Stunden bei deinem Friseur? Ja, wir haben uns so lange nicht gesehen und dann hat noch ein Wort holt das andere. Du weißt ja, wie schnell die Zeit vergeht und deswegen ist es jetzt schon wieder 17 Uhr. Ich sage, sonst bist du nur 2,5 Stunden da. Ja, die Stadt war voll und ja, bla, bla, bla, bla, bla. Egal, was sie sagt, es wird nicht so gewesen sein, wie sie es sagt. Das ist die Lehre, die man daraus ziehen kann. Egal, was euch eine Frau sagt, es wird so nicht sein. Das habe ich inzwischen verstanden. Das ist traurig, aber das ist die Wahrheit. Wenn sie euch erzählt, sie geht mit Freundinnen hierhin, dahin, Ja, möglicherweise auch nicht. Also rechnet damit, dass es nicht so ist. Ich will damit nicht sagen, dass man da irgendwas kontrollieren muss. Ich kontrolliere beispielsweise, habe auch nie was kontrolliert. Ich habe halt nur die Unstimmigkeiten erkannt. Und inzwischen weiß ich, egal was sie sagt, so wird es nicht sein. Beispielsweise hat sie jetzt, erst letztes Wochenende jetzt, ob ich den Hund übers Wochenende zu mir nehmen kann, weil sie jetzt die Küche neu aufbauen will. Weil sie ist jetzt in dem Haus umgezogen und dann will sie die Küche halt, hat sie die Küche von oben und nach unten mitgenommen und will die halt umbauen. Und ob ich den Hund übers Wochenende nehmen kann, fragt sie mich kurzfristig, am selben Tag, also so, dass ich meine Pläne dann, was auch immer ich mir gedacht habe, ist dann halt nicht mehr, ist ja auch nicht schlimm, ich mag den Hund, nicht falsch verstehen, darum geht es nicht, es geht nur darum, dass das, was sie sagt, definitiv nicht stimmt. Jetzt frage ich sie dann heute, als ich den Hund wieder zurückgebracht habe, frage ich sie, und, wie seid ihr in der Küche weitergekommen? Nee, wir haben nichts geschafft, weil dies und das, sie haben die Küche nicht mehr angefasst. Möglicherweise ging es nie um die Küche. Das muss man halt einfach verstehen. Dann tut es auch nicht mehr weh. Also auch mit Frauen, die man datet zum Beispiel, die erzählen euch alles Mögliche, warum sie das Date absagen. Die Mutter ist krank geworden, das Pferd hat Bauchschmerzen, der Tierarzt musste kommen. Die erzählen euch irgendwas, das hat aber nichts mit der Realität zu tun. Das muss man halt einfach verstehen. Und ich habe das inzwischen verstanden. Und das ist natürlich auch nochmal eine bittere rote Pille, die man verinnerlichen muss, aber nichts von dem, was sie sagen, hat mit dem zu tun, was sie da eigentlich sagt. Und das ist also wirklich nochmal, das sollte man sich als Mann mal wirklich beobachten. Man ist da oft, auch gerade als Bluepiller, merkt man ja gar nicht. Man bekommt irgendwas erzählt und man nimmt das für bare Münze. Du hast ja gesagt, also wird ja was dran sein. Nein, es ist überhaupt nichts dran. Das kommt zwar aus ihrem Mund, hat aber nichts mit dem zu tun, wie es ist. Deswegen, die Worte, die sie benutzen, sind das Schlimmste für den Mann, weil wir den Wert beimessen. Die haben aber keinen Wert. Das ist einfach nur, um den Weg des geringsten Widerstandes, um Gespräche nicht führen zu müssen, um Schwächen nicht zeigen zu müssen, um Gedankenfehler nicht offenbaren zu müssen, um ihren eigenen Schwachsinn irgendwie rechtfertigen zu können, macht sie sich ihre Welt so, wie sie ihr gefällt, und so erzählt sie das auch. Das heißt, ganz gleich, was sie euch erzählt, rechnet mit dem Schlimmsten. Wenn sie euch erzählt, ich bin bei meinen Eltern übers Wochenende, rechnet mit dem Schlimmsten. Ich will damit nicht sagen, fahr hinterher und kontrolliere das. Nur, man würde, wenn man es denn machen würde, wenn man so einen GPS-Empfänger an ihr Auto packen würde, man würde sein blaues Wunder, also wirklich für den Blue Pillar ein blaues Wunder, für den Red Pillar nicht, ich kann mir alles vorstellen, wo dieses Auto dann gestanden haben wird, aber für den Blue Pillar gibt es wirklich, wie man so schön sagt, ein blaues Wunder, oder in dem Fall dann sogar ein rotes Wunder, weil das wäre der Erwachensmoment, dass man merkt, ey, nichts von dem, was sie mir gesagt hat, wo sie war, stimmt. Nichts davon stimmt. Oder vieles stimmt nicht. Und ich glaube denen nicht weiter, also in dem Moment, wo ich sie nicht mehr sehe, glaube ich ihr nichts mehr, gar nichts mehr. Egal von was sie mir sagt, wenn ich sie frage, und ich habe ja meine Beispiele hier anfangs gebracht, bei so ganz einfachen Dingen. Und da stimmt auch schon gar nichts. Nichts von dem, was sie sagt, stimmt. Und ich könnte jetzt die nächste Stunde so weitermachen. Mit unzähligen Beispielen, wo sie mir irgendwas, immer so Kleinigkeiten, die nicht stimmen plötzlich. Wo der Beweis schon erbracht ist, in dem Moment, wo sie es sagt und ich sie sofort widerlegen kann und sie dann sagt, ja, aber darum geht es jetzt nicht. Also sie ist offenkundig der Lüge ertappt und dann will sie nicht mehr drüber reden. Man kann sie auch nicht mal zur Rede stellen dafür. Man kann sie dafür nicht mal gerade ziehen, weil dann zieht sie sich zurück. Da will sie dann nicht mehr drüber reden. Und wenn sich einer zurückzieht, muss man ihm das ja gestatten. Ich habe ja da keine andere Handhabe. Also Männer, die Botschaft, die ich damit euch geben will, ist, egal was sie sagt, geht davon aus, dass es nicht stimmt. Sehr wahrscheinlich wird es nicht stimmen. Es wird nicht so sein, wie sie es euch sagt. Ja, Männer, ich freue mich auf euer Feedback dazu, muss ich wirklich sagen. Was habt ihr für Erfahrungen gemacht in diesem Bereich? Ich freue mich auf, wie gesagt, Feedback, Kommentare, sorry, auf eure Daumen hoch, ist schon wieder spät. Und auf eure Abos natürlich. Und ich sage danke für eure Aufmerksamkeit und wir sehen uns morgen. Tschüss!